Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Daniel, Kapitel 1, Vers 17. Und Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Gott segne dieses Wort. Von Gott ausgerüstet. Ja, in diesem Bibelvers hier aus dem Buch Daniel im Alten Testament lernen wir mehr, was es denn bedeutet, von Gott ausgerüstet zu sein. Und Daniel und seine Freunde hier sind im Alten Testament im Exil. Ja, also die Israeliten, die Hebräer zu der Zeit sind ins Exil geführt worden. Ja, und er ist hier in Babylon unter der Aufsicht und Obhut des Königs, ja, Nebukadnezar. Und hier lernen wir, dass Gott Daniel und seine Freunde mit bestimmten Fähigkeiten ausgerüstet hat, also ausgestattet hat. Und für Daniel eben die Traumdeutung. Und ich möchte nur sagen, das Buch Daniel, in dem Buch sind viele prophetische, also Voraussagen, biblische Voraussagen drin. Aber es kommt nicht darauf an, dass wir diese Bücher oder die Bibel lesen, um die Zukunft vorauszusagen, ja. Oder auch nicht Träume zu deuten, ja, im Sinne von Handlesen, Zukunftsvoraussagen zu treffen. Das verbietet uns die Bibel. Also auf keinen Fall seid involviert in solchen Sachen und macht da nicht mit. Das ist nicht darauf kommt es nicht an, und die Bibel verbietet uns das. Und das leitet uns auch weg von unserem Herrn Jesus Christus. Also, worauf es hier ankommt, ist, dass eben Daniel und seine Freunde hier Gott dienen und stolz hätten sein können, stolz, sind es aber nicht. Sie sind ehrfürchtig vor Gott und darauf kommt es an. Also ihre Herzen sind Gott zugewandt. Und was dann passiert in den nachfolgenden Kapiteln hier auch, also ihr habt bestimmt gehört von, oder schon mal gehört, Daniel in der Löwengrube oder Daniel oder der brennende Ofen, ja, und lest mal durch, was da passiert. Hier ist die Gefahr für Daniel und seine Freunde, also im Exil, umgeben vom Bösen, ja, und von einem bösartigen König und vielen Menschen, die Daniel Böses wollten und seinen Freunden auch. Hier kommt ein Kompromiss einzugehen oder beziehungsweise Gott zu verneinen. Und das ist nicht der Fall. Daniel und seine Freunde sind Gott zugewandt bis zum Ende, und Gott hat sie eben ausgerüstet, ihm bestimmte Fähigkeiten gegeben. Und für uns heute verstehen wir, dass wir uns auch fernhalten vom Bösen und von Idolen, also Sachen, dass wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen in Menschen tun, in Sachen, Dinge oder alles andere außer Jesus Christus. Und Gott hilft uns dann in unserer persönlichen Beziehung mit Christus, unsere eigenen Fähigkeiten, Gottes Geschenke und Gaben, was Gott uns gegeben hat, also Fähigkeiten, zu entdecken durch den Heiligen Geist. Und das geht auch nur durch die persönliche Beziehung, die wir zu Jesus Christus haben. Und Gott kann uns dann auch, vielleicht nicht genauso wie was nun Daniel und seinen Freunden passiert, aber Gott kann in und durch uns wirken. Und es geht vor allem daran, unsere persönliche Beziehung und unser Zeugnis Christus gegenüber nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu behalten, beizubehalten. Also keinen Kompromiss einzugehen, die Welt mit den leeren Versprechungen, die sie bietet, auch Falschaussagen und Falschheiten außerhalb von Gott, führt das letztendlich nicht nur auf Abwege, sondern zur Trennung von Gott. Und das möchte Gott nicht. Er möchte, dass Gottes Wille ist. Es ist sein Anliegen, dass alle Menschen zu ihm kommen und dass wir ihm, Gott und auch nur Gott vertrauen. Und so sind wir ihm eingeladen, eben wie Daniel und seine Freunde auch, Gott unterzuordnen, als Reuegesünder zu ihm zu kommen und in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus zu wachsen. Und das ist die Einladung hier. Und darauf kommt es an. Ja, also keine Kompromisse einzugehen und dass wir verstehen, wer wir sind in Jesus Christus und dass wir Christus in uns durchwirken, in und durch uns wirken lassen. Also geht mal rein in das Buch von Daniel. Das ist schon erstaunlich, was da passiert. Echte Menschen, echte Situationen. Und lasst euch da Mut machen. Das ist schon ein spannendes Buch und da passiert so viel, aber darauf kommt es an. Unsere Herzen Gott ausgerichtet und auf Gott ausgerichtet und auch Gott zugewandt und dass wir uns nicht abwenden von Gott. Und Gott stattet uns aus, Gott rüstet uns aus für all diese Situationen. Und wie er das tut, auch sein Zeitrahmen und wie er das tut, sind unterschiedlich von Mensch zu Mensch auch. Aber wir können Gott vertrauen und wie Daniel auch und seinen Freunden. Also schaut mal, lest mal selber durch, was da passiert im Buch Daniel aus dem Alten Testament. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für diese Wahrheit, wie du in und durch Daniel und seine Freunde wirkst, dass sie sich abwenden vom Stolz, dass sie bescheiden sind. Und das ist auch, was wir beten, dass wir als Gläubige, als wir, die wir als Jesus Christus folgen, als Christen, auch bescheiden sind, ja, in allen Dingen. Und dass wir uns bewusst werden, womit Gott uns ausgerüstet hat. Und dass wir all dieses wahrnehmen und auch umsetzen in praktische, in unser praktisches Zeugnis, wenn wir anderen Menschen von Jesus Christus berichten, erzählen, wie auch immer es sein mag. Aber das Wichtigste ist, dass wir als Reuegesünder bescheiden sind und uns vom Stolz abwenden und dann in unserer persönlichen Beziehung mit dir, mit unserem Jesus Christus wachsen können, in und durch die Bibel und dein Wort. Tagtäglich. Dafür beten wir und danken dir. In deinem geheiligten Namen beten wir. Amen. Und denk immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.